Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Mittag in der Mittagspause hier im Programm von Radio Plau. Heute mal wieder aus einem etwas verregneteren Leipzig. Und wir schauen heute nur mal ganz kurz am Anfang in die Natur hinein, denn heute Abend plane ich ein Interview mit Patrick Franke. Das ist ein Klangkünstler aus Leipzig, der sich mit Vogel- und Tierstimmen besonders beschäftigt. Das Interview kann ich leider erst heute Abend führen, aber Anlass dafür ist auch der Hörspielsommer, bei dem Patrick Franke auch anwesend sein wird, nämlich am morgigen Donnerstag ab 20.40 Uhr auf der Hörspielwiese, auf der bekannten am Elsterflutbecken. Da wird Patrick Franke von Reisen berichten, von Expeditionen, die ihn in ganz weit entfernte Gegenden in die Mongolei geführt haben, auch nach Georgien oder Tadschikistan oder ins Schwarze Meer. Also ganz verschiedene Reisen hat er auf der Spur von Vogelstimmen und auch von Tierstimmen unternommen und hat auch immer wieder Aufnahmen davon, also sozusagen mit einem künstlerischen Blick dann hergestellt und dokumentiert. Das alles kann man auch nachhören auf seiner Seite oder nachlesen, auch viele dieser Reisen. Das wäre die Seite singwarte.info. Und auch für viele verschiedene Plattformen und auch Institutionen sozusagen des naturkundlichen Bereichs hat er da Arbeiten erstellt. Wie gesagt, bis 2008 hat er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst hier in Leipzig studiert. Ja, heute Abend im Interview in der Sendung Aktuell ab 19 Uhr. Und das ist natürlich auch gleich jetzt ein Anlass, auf den Hörspielsommer nochmal hinzuweisen. Alles da unter hörspielsommer.de, das Programm. Wie gesagt, heute Abend gibt es da auch einen sehr lohnenswerten Schwerpunkt zum Autor Rohr Wolf, einer meiner Lieblingsschriftsteller, der aber auch Hörspiele und Hörkunst erstellt hat, um so obskure Gegenstände wie den Fußball oder Fußballreportagen herumkreisende, aber der Rohr Wolf beim Radio auch tätig war in den 60er Jahren beim Hessischen Rundfunk, nämlich in Frankfurt, kreist sein hörkünstlerisches Werk auch so ein bisschen um das Radio an sich, um eben die Dinge, die da produziert werden und auch um den Abfall, der da produziert wird oder um, oft um so die Sprache, die das Medium Radio an sich schon hervorbringt, sozusagen nicht nur bei Sportreportagen, bei Fußballreportagen, sondern auch er hat auch so Schnipsel und Collagen aus Hörspielabfällen sozusagen erstellt. Und am heutigen Mittwoch, wie gesagt, ab 18 Uhr geht's im Abendprogramm auf die Suche nach Rohr Wolf mit dem Hörstück Der Ballestrund erstmal. Das ist, wie gesagt, so eine Collage aus Fußballreportagen. Dann um 18.45 Uhr gibt es da die Schwierigkeiten beim Umschalten. Das bezieht sich auch auf die Sportreportage, wo, falls ihr da eifrige Hörerinnen oder Hörer wart, in den 70er oder 80er Jahren, da wurde immer zurück ins Funkhaus geschaltet. Und oft gab es da aber auch Schaltprobleme, denn es wurde ja immer live berichtet von der Fußball-Bundesliga. Und nicht immer hat das alles so gut geklappt. Und davon handelt diese Collage ab 18.45 Uhr. Um 19.30 Uhr kommt dann noch das langsame Erschlaffen der Kräfte, das ist ebenfalls ein Fußballhörstück in 6 Kapiteln. Und um 20.20 Uhr noch mal was anderes, nämlich Raoul Tranchieres Bemerkungen über die Stille. Also seine hörkünstlerische Arbeit hat sich lebenslang dann nicht nur mit dem Fußball beschäftigt natürlich, sondern auch ist auch entlang seiner sonstigen romanschreibenden Tätigkeiten in so Richtungen vorgestoßen, wo es allgemein um eine sehr epische Form der Landschaftsbeschreibung geht. Und sehr fantastische Landschaften sind das auch. Und auch sowas Lexikografisches hat er da an sich. Also sehr empfehlenswerter Teil dieses Hörspielsommers, wenn auch bei nicht ganz sommerlichem Wetter, aber bis heute Abend klart es vielleicht auch noch auf. Ich muss nochmal das Wetter durchsagen in dieser Sendung vielleicht. Ja, das wäre das. Und die Geräuschkulisse ist auch sehr empfehlenswert im Rahmen der Geräuschkulisse, die ja morgen auch da den Hörspielsommer kuratiert, ist eben ja auch morgen Patrick Franke da zu Gast und ist aber nochmal dann zu Gast am 8. August bei der Geräuschkulisse, die ja auch ein quasi jährliches Programm kuratiert, wo ganz verschiedene Dinge zu hören sind in verschiedenen Orten in Leipzig. Und am 8. August eben geht es da mit Patrick Franke unter eine Weide auf der Brache Schulze-Delitzsch-Straße hier in Leipzig, wo er auch nochmal erzählen wird von seiner Arbeit und von den Field Recordings, von ganz verschiedenen Dingen, auch von Leipzig und auch vom menschlichen Einfluss eben auf die Natur, auf die Vögel, zum Beispiel in Form von Windkraftanlagen oder in der Stadt eben auch, was bauliche Veränderungen da vielleicht bewirken. Am Montag hatte ich ja auch den Nabu zu Gast in Aktuell und in der Mittagspause, wo es um den Einfluss ging, den eben die baulichen Veränderungen in Städten so auf den Mauersegler haben, also diesen sehr weit wandernden und fliegenden Vogel, der sich an Gebäudefassaden seine Nester baut und auch in Leipzig eben und den auch ja die architektonischen Veränderungen beim Hausbau eben der Menschen sozusagen da beeinflussen. Ja, aber auch ein bisschen Musik hören wir in dieser Sendung. Erstmal nämlich die Gruppe Electra Lane. Dann hören wir auch noch Ausschnitte aus den Werken sozusagen von Patrick Franke in dieser Sendung. Und ansonsten geht es aber auch noch um eine weitere sehr empfehlenswerte Reihe, nämlich in Form eines Vortrags oder eines Interviews zu einem Vortrag über die Zeitschrift Die Aktion und ja, dessen Herausgeber Franz Pfemfert. Da findet ja gerade in Weimar eine Veranstaltungsreihe statt, nämlich die Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution, die da online stattfindet im Moment. Und da hat sich der Lukas von dieser Reihe eben mit dem Historiker Marcel Beuys unterhalten, der in der ACC-Galerie am Donnerstag, also auch morgen, da berichten wird von der Zeitschrift Die Aktion und auch vom Wirken Franz Pfemferts, auch nach seiner Tätigkeit da in der Aktion. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant und da hören wir auch noch einen Beitrag in dieser Mittagspause. Und ansonsten geht es jetzt aber erstmal los mit Musik, nämlich mit der Gruppe Electro Lane. Thank you. Ja, jetzt hören wir noch mal eins der Stücke von Patrick Franke, dem Hörkünstler und Ornithologen. Und der hat es für einen anderen Leipziger Ornithologen aufgenommen, nämlich für Jochen Schmidt. Und zwar im Jahr 2015 oder 2016, glaube ich. Nachhören könnt ihr das unter singwarte-media.bandcamp.com. Und ja, Näheres zu den Arbeiten von Patrick Franke gibt es auch auf seiner Seite singwarte.info. Da sind auch Reisen von ihm beschrieben in ferne Gegenden nach Georgien, Tadschikistan oder auch in die Mongolei, aber auch in nicht ganz so weit entfernte Gegenden und auch immer wieder auf der Spur von Tierstimmen und auch auf der Spur von Vogelstimmen. Aber ja, jetzt hört mal selber rein in dieses Audiowerk für Jochen Schmidt. Thank you. D'être né, le chemin est si beau du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le monde est un jardin, tenons-nous par la main. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. Nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Dans les papiers qui traînent, blancs comme des migraines, blancs comme des mâles blancs près des chantiers dormants. Beignets de frites et de poulet, le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous irons voir flamber la ville tuméfiée. La vie est une foire, j'ai mis ma robe en moire. Mon frère est un raté car il est décédé. Nous aurons des mégots au fond du lavabo. À l'aube, les blessés cesseront de tousser. Nous aurons un bébé, nous l'entendrons pleurer comme de l'eau qui boue. Les enfants sont tous fous. Allons-nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. Perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis, couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Seit einigen Wochen läuft in Weimar eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Kunst, Spektakel und Revolution, immer wieder auch begleitet von Radio Korax. Kunst, Spektakel und Revolution ist eine Reihe, die sich mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik auseinandersetzt und jährlich stattfindet. In jedem Jahr mit einem neuen thematischen Fokus. In diesem Jahr setzt sich die Reihe mit radikaler Kunst und radikalen Linken in der Weimarer Republik auseinander. Am kommenden Donnerstag soll es da um einen gehen, der als Aktivist und Netzwerker nicht unterschätzt werden darf. Franz Pfemfert. Der 1879 in Ostpreußen geborene Pfemfert gründete im Jahr 1911 die Zeitschrift Die Aktion. Von dieser Zeitschrift lässt sich sagen, für das Gebiet der Literatur hat sie dem Expressionismus im deutschsprachigen Raum zum Durchbruch verholfen. In dieser Zeitschrift veröffentlichten namhafte Autoren wie Max Brod, Else Lasker-Schüler, Franz Werfel, Hugo Ball und Ernst Toller. Für Illustrationen war immer wieder der expressionistische Maler Egon Schiele verantwortlich. Einer, der ebenfalls zu ihren Autoren gehörte, Hans Flesch Brunningen, erzählt von seinen Erinnerungen. Ich ging mit einem meiner Freunde über den Gloriette-Hügel hinter Wien. Es war Nacht, gegen Norden glühte der Himmel. Dort liegt Berlin, sagte ich. Man müsste nach Berlin gehen, sagte ich. Warum? Fragte mein Freund, praktisch und sparsam gesinnt. Dort liest man Gedichte in Kabarets vor. Dort druckt man alles, was neu und modern ist. Nicht euer Zeug von samtiger Brunst und Pracht. Und bald danach muss jemand meine Sachen an Franz Pfemfert geschickt haben. Das erste war eine Geschichte, ich weiß es noch, sie hieß »Der metaphysische Kanarienvogel«. Was darin stand, weiß ich aber nicht mehr. Ein in unserem Hause als gescheit verrufener Onkel meinte, das sei ja schön und gut und er verstehe auch, dass ich stolz sei, in so jungen Jahren schon gedruckt zu werden, aber zu seiner Zeit habe man das einen Bierschwefel genannt. Was mein Vater sagte, war unbeschreiblich. Vor allem fragte er mich, ob ich dafür auch Honorar bekäme. Nun war es Ehrensache in jener Zeit, für derlei Dinge von den beiden führenden Zeitschriften, der Sturm und die Aktion, kein Honorar zu nehmen. So sagte man mir. So schrieb es mir auf vielen Karten, mit schönen Bleistiftzeichnungen, von Mopp, von Hartha, von Egon Schiele, auch Franz Pfemfert. Ich habe ihn nie gesehen, aber er war wahrlich die Hand, die aus der berückenden Ferne Berlins nach dem rebellischen Unschuldslamm griff, das ich damals war. Bald wurde es noch besser und aufregender. Es kam eine Karte von Pfemfert, ich solle mich sofort zu Egon Schiele begeben. Schiele solle von mir eine Bleistiftzeichnung machen. Diese Zeichnung würde als das Titelbild der Hans Flesch von Brunningen Sondernummer der Aktion kommen. Damals schrieb man bereits das gewisse Jahr, nämlich 1914. An einem heißen Vorsommertag führte mich mein Freund Heinrich Nowak nach Obersanktveit. Dort sah ich Schiele und Schiele zeichnete mich. In 5 Minuten war ein Blatt fertig, eine herrliche Zeichnung. Vervielfältigungen davon gibt es noch bei meinen verschiedenen geschiedenen und nicht geschiedenen Frauen. Das Original ist leider irgendwo in den USA und unauffindbar. Und die ganze Nummer war ich, man bedenke. Das war damals eine große Zeit der Manifeste und Aufrufe zu Kampf, Krieg, Leben, Revolution. Mein Beitrag hieß »An den Tod«, ein Flugblatt für die Weltstadt. Ich begann mit der schlicht frivolen Feststellung, wir sind zu viele auf dieser Erde, das steht fest. Und ich schloss mit der makaber, paranoiden Drohung, es kommt die Generation über den Berg der Kindheit herauf, die meinen Namen auf den Fahnen trägt. Wie man sich irren kann. Aber wir haben es geglaubt, wir haben geglaubt. An uns, unsere eigene Macht und Herrlichkeit. Ein durchaus heidnisches Geschlecht. Wir haben dafür ja dann auch bezahlen müssen. Vergessen wir aber nie, wer uns den Steigbügel hielt, mochte der Ritt noch so sehr in unbekannte Wüsteneien gehen. Ohne die Aktion, ohne Franz Pfemfert, wäre ich nicht das, was ich jetzt bin. Das ist kein Werturteil, kein Bedauern, kein Jubel und keine Klage, eine Feststellung. Ich ehre diesen Namen. Ich drücke ihn an mein Herz wie einen alten Brief von einer Geliebten. Hans Flesch Brunningen hat hier einen Eindruck davon gegeben, welche Bedeutung die Tätigkeit des Zeitschriftenherausgebers Franz Pfemfert in jener Zeit gehabt haben mag. In Berlin veranstaltete Pfemfert Aktionsabende, die prägend wurden für die fortschrittliche Literatenszene und die Bohème-Kreise Berlins. An zusätzlicher Bedeutung gewann Pfemferts Zeitschrift die Aktion nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Nur vordergründig stellte Pfemfert die Zeitschrift auf ein rein literarisches Programm um, um der kaiserlichen Zensur zu entgehen. Zwischen den Zeilen und in Form der allegorischen Kritik war der Inhalt der Zeitschrift eindeutig. Sie wurde zu einer wichtigen Plattform der Kriegsgegner. Pfemfert gelang es, diese Botschaft bis an die Front liefern zu lassen. Der Regisseur Erwin Piscator berichtet von der Bedeutung, die dieser Botschaft zukam. Ich setze diese Zeitschrift wieder diese Zeit. Als ich im vordersten Schützengraben diese Zeilen las, als ich den Titel die Aktion vor mir sah, als ein Gedicht neben dem anderen mein Leid, meine Angst, mein Leben und meinen voraussichtlichen Tod beschrieb und verdichtete, als ich mich selbst unter denen fand, die wirklich Kameraden waren, ohne einen höheren Befehl, als den der Menschlichkeit, da wurde mir bewusst, dass kein gottgewolltes Schicksal waltete und dass kein unveränderbares Fatum uns in diesen Dreck führte, sondern dass nur Verbrechen an der Menschheit und dem Menschen dazu geführt hatten. Diese Erkenntnis verdankte ich Pfemfert und seiner Aktion. Franz Pfemferts Zeitschrift Die Aktion war neben dem Sturm nicht nur die wichtigste Zeitschrift des Expressionismus in Deutschland, sie war nicht nur eine wichtige Plattform der Kriegsgegner, es war auch eine wichtige politische Plattform jener Zeit. Dies war programmatisch auch im Untertitel der Zeitschrift festgehalten, zunächst Zeitschrift für freiheitliche Politik und Literatur, später Wochenschrift für Politik, Literatur und Kunst. Schon früh veröffentlichte Pfemfert neben literarischen Texten auch Aufsätze und Pamphlete etwa von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Lenin und Kropotkin. Noch einmal Erwin Piscator zur politischen Ausrichtung der Aktion. War Pfemfert, war die Aktion nun politisch? Wurden alle Kommunisten? Wer 3 Tage nach einem Trommelfeuer von ca. 2000 Kanonen auf einen kleinen Frontabschnitt gerichtet liegt, der lächelt. Die 2000 sprechen lauter als das kommunistische Manifest. Da braucht man weder Marx noch Lenin gelesen zu haben. Da schrie der Mensch, da stammelte er. Da dichtete er kaum noch in wohl abgerundeten Rillgefäßen. Da barst das Wort im Mund. Da entstand der wahre, der eigentliche Expressionismus. Kein Extremismus, Radikalismus. Nicht die Politik, die man gemeinhin mit Diplomatie verwechselt. Nein, einfach jene Wahrheit entstand, die vor nichts und niemand mehr Halt machen wollte, jene Unbedingtheit in der Sache. Fast könnte man sagen, eben keine Politik gegen die Politik der Kriege und der damit verbundenen Unfreiheit und Unterdrückung, sondern nur die Wahrheit, ganz gleich, was man darunter versteht. Diese Wahrheit verkörperte für uns Jungen jedenfalls in vorbildlicher Reinheit Franz Pfemfert. Franz Pfemfert organisierte sich auch jenseits der literarischen Zusammenhänge. Im Jahr 1915 sammelte er ein Grüppchen oppositioneller Antichauvinisten und Aktionsfreunde und gründete mit ihnen die Antinationale Sozialistenpartei, ASP. Zum Gründungsparteitag der KPD am Jahreswechsel 1918-1919 trat Pfemfert der Kommunistischen Partei Deutschlands bei. Dort hielt es ihn nicht lange. Auf dem Heidelberger Parteitag der KPD 1920 wurde der linke syndikalistische Flügel der Partei ausgeschlossen. Die Ausgeschlossenen gründeten daraufhin die linkskommunistische KAPD. Pfemfert gehörte zu ihnen. Später schloss sich Pfemfert der Allgemeinen Arbeiterunion Einheitsorganisation AAUE an, die ein konsequent linkskommunistisch-syndikalistisches Programm vertrat. Einer ihrer wichtigen Theoretiker, Otto Rühle, war ein enger Gefährte Pfemferts. Die Zeitschrift von Franz Pfemfert wurde zu einem wichtigen Organ des antiautoritären Flügels der kommunistischen Bewegung in der Weimarer Republik. Viele Vertreter des Dissidentenkommunismus konnten hier veröffentlichen. Franz Pfemfert und seine Frau Alexandra Ramm bemühten sich auch um eine Übersetzung und Veröffentlichung von Trotzkis Schriften. Wie vorher bereits auf literarischem Gebiet vertrat Pfemfert dabei immer wieder eine äußerste Konsequenz. Wir hören die Schriftstellerin Claire Goll. Einige Monate nach der tadelnden Karte erhielt ich einen zornigen Brief vom Pfemfert, datiert 2. Februar 1918. Sehr geehrte Frau Claire Goll, Sie werden mit Recht nicht wahllos mit jeder Kreatur gesellschaftlich zusammenzutreffen wünschen. Aber in jede Zeitungshöhle senden Sie Ihre Manuskripte. Ich habe an Goll meinen Standpunkt klar geschrieben. Und wer es mit einem Namen zu vereinbaren weiß, in dem Blatte des Herrn Schweintal zu stehen, in Klammern gemeint ist Walter Steintal, das Blatt also zu sanktionieren, der verzichte damit auf jede Beziehung zur Aktion. Aus Ihrem heutigen Schreiben muss ich schließen, Sie wollen der deutschen Montagszeitung treu bleiben, die ja auch, wie ich soeben sehe, mit Ihrem Namen Reklame für sich macht. Ich nehme das nicht ohne Bedauern zur Kenntnis, denn Claire Goll war mir eine wertvolle Mitarbeiterin. Aber wie ich den übrigen Herrschaften, die sich dort wohlfühlen, ein Lebewohl zurufen muss, so auch Ihnen. Leben Sie wohl. Ergebenst Franz Pfemfert. Trotz dieses verabschiedenden Briefes kam nach einigen Monaten grollenden Schweigens ein versöhnliches Wort Pfemferts. Er schlug mir vor, in seiner Sammlung Der rote Hahn ein Bändchen Gedichte von mir zu veröffentlichen. Und so bekam ich am 20.07.1918 von ihm folgende Zeilen. Liebe Claire Goll, der Versand der Mitwelt ist bereits fertig. In der kommenden Woche, so ich sie erlebe, sende ich Ihnen Exemplare. Sonst sendet sie eine andere Hand. Ihr Porträt wird klischiert werden, falls ich noch dazukomme. Ergebenst, ihr Pfemfert mit 40 Grad Fieber. Franz Pfemfert war nicht nur Zeitschriftenherausgeber, Publizist, Literaturkritiker und politischer Aktivist, er war auch Porträtfotograf. Als solcher verdiente er auch immer wieder seinen Lebensunterhalt. Der Literat und Linkskommunist Franz Jung über Franz Pfemfert als Fotograf. Ich verstehe selbst von Fotografie nichts. Ich kann mich daher auch nicht in Argumente darüber einlassen, ob Pfemfert ein guter, ein schlechter oder überhaupt kein Fotograf gewesen ist. Auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden, neige ich der letzteren Auffassung zu. Ich bin selbst eines seiner Opfer geworden. Als echter und gut handwerklich ausgerüsteter Fotograf benutzte Pfemfert eine riesengroße Kiste auf den üblichen dreibeinigen Gestell, die er in gefährliche Nähe gegen das Objekt vorschob. Dann kam das Manipulieren mit dem schwarzen Tuch und es fiel eine Klappe. Heraus kam später ein Fotoabzug, auf dem die Gesichtshaut um die Backen und das Kinn einer Kraterlandschaft auf dem Monde glich, mit tiefen und breiten Löchern, überzogen und miteinander verbunden durch ein Spinngewebe von Bartstoppeln. Das ist das wahre Gesicht, das echte, hieß es bei Pfemfert, das ungeschminkte. Es zeigt den Menschen an der Wand, hinter der er sich nicht mehr verstecken kann. Im letzten Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg hing an der Ecke des Boulevard des Capucines in Paris, vor dem Freiplatz der Madeleine, ein Schaukasten mit Pfemfert-Fotos. Die französische politische Prominenz mit Leon Blum an der Spitze. Das Pfemfert-Studio war oben im Hause untergebracht. In der Tat, diese Fotos zeigten bereits das wahre Gesicht Frankreichs. Franz Pfemfert und seine Frau Alexandra Ramm gehörten zu jenen, die nach dem Reichstagsbrand aus Deutschland fliehen mussten. Sie flohen erst in die Tschechoslowakei, dann nach Paris und schließlich nach Mexiko. Im Exil blieben die Pfemferts isoliert und waren von Zuwendungen Dritter abhängig. Im Jahr 1954 starb Franz Pfemfert im mexikanischen Exil an Krebs. Wir hören abschließend noch einmal Erwin Piscator über die Bedeutung und Hellsichtigkeit Franz Pfemferts. Wie oft habe ich nachts die Aktion in der Hand gehabt und wollte sie hinüberbringen in die Gräben zu den Engländern, zu den Kanadiern. Seht ihr, das gibt es auch. Ein anderes Deutschland. Dieses andere Deutschland verkörperte Pfemfert. Und mehr. All dies hätte Pfemfert nicht sein können, ohne seinen Glauben an den Menschen. Diesen Glauben, abgebaut durch die Kriegsmächte, neu aufgebaut in uns durch ihn. Diese Verpflichtung zum Glauben ließ ihn gleich unerbittlich sein, nicht nur gegen den Feind, sondern auch den Freund. Daher erschreckte ihn die größere Abweichung eines Feindes weniger als die geringere eines Freundes. Abweichen heißt in diesem Falle von dem Absoluten. Er sah Politik als eine Weltanschauungsfrage in der Totalität des Anspruchs. Beispiel nicht nur Anti-Atom, aber Anti-Krieg und alles, was damit zusammenhängt. Keine Taktik, kein Hin und Her. Mir warf er später vor, dass ich toll ergebe und dass in meinen Tat am Nollendorfplatz auch die Bourgeoisie komme. Konzessionen, die nicht erlaubt seien. Nun, ich machte sie und wie mir schien mit voller Berechtigung. Und doch war es gut, ihn zum Kritiker zu haben. Seine Unbedingtheit, sein Zorn dienten der Erhaltung der Sauberkeit in der Wahl der Mittel. Er war einer von denen, die niemals mehr einem die Hand gaben, der gefehlt hatte, etwa als Kriegsjahrsager. Wem könnte er heute noch die Hand geben? Doch die Propheten gelten bekanntlich nichts in ihrem Vaterlande, vielleicht sogar am wenigsten im Deutschen. Wehe dem, der Recht behielt. Er wurde und wird noch immer schlimmer bestraft als derjenige, der die Fehler mitgemacht hat. Vor dem braucht man die Augen nicht niederzuschlagen. Da wurde Pfemfer der Unbeugsame, der Einsame. Den Einsamen enttäuschte und verbitterte alles, was um ihn herum geschah. Und er sah mit derselben Klarheit wie 1914, 1933 voraus. Am Donnerstag, den 9. Juli, wird der Historiker Marcel Bois in Weimar einen Vortrag über Franz Pfemfert halten. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr und findet in der ACC-Galerie Weimar statt. Um das Hygienekonzept einhalten zu können, bittet die ACC-Galerie Weimar vorab um eine Anmeldung per E-Mail kultur@acc-weimar.de. Alle Informationen dazu auch auf der Homepage der ACC-Galerie Weimar, acc-weimar.de. Der Vortrag wird parallel als Online-Konferenz übertragen. Alle Informationen finden sich hierzu auf dem Blog der Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution unter spektakel.blogsport.de. Sachen von uns da, schon lange, zusammen nicht wenig von manchem zu viel, das meiste ist abgelaufen, schon lange, schon lange nicht, schon lange, lange, lange, lange nicht. Wir leben hier nicht mehr. Vogel der Woche. Na ja, heute gibt's mal einen Vogel der Woche aus der Natur, directly. Denn was den Juli so ausmacht, als ornithologische saure Gurkenzeit ehemals, muss man jetzt auch sagen. Denn rund um Halle sind ja so Bergbaufolgelandschaften, wo auch Zugvögel schon im Juli auftauchen. Aber eigentlich ist das so der Monat, wo man so am Tag sowieso die Sonne nicht so richtig aushält, es sei denn, man geht baden natürlich, was ja auch immer eine schöne Variante ist, da mal ein bisschen Seeschwalben zuzugucken und so. Aber ornithologisch kann man eher so ganz früh morgens dann mal so ein bisschen Wachteln hören oder in Sumpfgebieten unterwegs sein und das bin ich jetzt. Der Mond steht nahezu vollmondartig am Himmel und es gibt so ein schönes zu sich kommen und immer mal, achso, ich sitze an so einem See, natürlich. Was heißt natürlich? Aber es macht Sinn, weil in so Sumpfgebieten wie dem hier, kleiner Speicher bei Schladebach im Süden von Halle, da kann man dann vielleicht des Nachtens so sommeraktive nächtliche Rallen hören. Rallen sind, also die bekannteste Ralle, die ist das dumme Blässhuhn, was Sie auch überall im Park sehen. Ne, diese kleine schwarze Kugel, die, wenn sie denn auf dem Land ist, erst recht komisch aussieht mit ihren großen Füßen und da so rumwatschelt und ansonsten auch so ein bisschen hühnermäßig nicht viel zu bieten hat. Aber es ist ja kein Huhn, es ist eine Ralle. Und diese anderen Rallen, die es noch so im Schilf gibt und in Wiesen und Sümpfen, die sind alle so ein bisschen heimlicher und auch ein bisschen eleganter. Und wir hatten hier ja schon mal die Wasserralle beim Wickel, die so quietscht wie so ein Schwein. Habe ich schon ein paar Mal gehört hier gerade, wo ich so sitze. Und dann gibt es ein so ein Rallendings, was quasi zirkumpolar verbreitet ist, also außer vielleicht in Australien und so, aber ansonsten nahezu überall vorkommt, aber eben überall heimlich ist. Und ausgerechnet hier in Deutschland, jetzt habe ich es gerade gehört, ausgerechnet hier in Deutschland wird es seltener. Hängt damit zusammen, dass die Sümpfe seltener werden oder diese kleinen zugewachsenen Seen, weil hier ja so ein strenger Ordnungswille herrscht in diesem Land. Alles muss immer ordentlich sein und also auch reguliert und also auch begradigt und also auch, naja, Sie wissen schon, dem man eigentlich entfliehen möchte. Aber nun ja, ich sitze ja hier in so einem unregulierten Sumpfdingens, weil das einfach keinen interessiert hier. Und deshalb kann ich Ihnen von diesem kleinen, lustigen, schönen Vögelchen erzählen. Ist ein bisschen kleiner als die Blässralle. Und wenn sie so schwimmt, diese Ralle, die so schiefergrau ist und einen roten Schnabel hat und weiße Federn so am Flügelrand und am Arsch, wollte ich schon sagen. Also da, wo sozusagen die Unterschwanzdecken, die sind dann auch nochmal so richtig leuchtend. Hat grüne Füße. Aber die sieht man ja nicht, wenn es schwimmt. Und es schwimmt so, wie ein Huhn läuft. So komisch ruckartig. Und das sieht total lustig aus. Also ganz unnatürlich. Und versucht sich gleich wieder in die Deckung zu bewegen. Das ist aber nur hier so, lustigerweise. Ich habe zum Beispiel in Bayern gesehen, dass diese Teichhühner, wie sie im Volksmund heißen, dass die, also die Teichralle wäre sozusagen jetzt der korrekte Name, das grünfüßige Teichhuhn, hieß es auch mal, und dass die da gerne auch mal so im Park sehen, ganz unverblümt und unversteckt unterwegs sind. Aber das scheint regional sehr unterschiedlich zu sein. Also das ist so ein Sommervogel, also eigentlich so dieses ganze nächtliche Draußensein, was ja so möglich ist, wenn man nicht friert. Dann kann man eben auch in der Dämmerung auch schön mal so das beobachten, was man normalerweise nur den Nerds zuschreibt. Ne? Also früh rausgehen, frieren, nasse Füße kriegen und all dieses unerfreuliche Zeugs. Das geht im Sommer ja auch so. Also wenn Sie jetzt sozusagen gerade überlegen, wo Sie so Ihren Urlaub verbringen, weil man kann ja nicht groß weit weg, dann wird das irgendein See werden und so, dann achten Sie doch mal auf so ein ruckartig sich durch eine kleine Bucht bewegendes, unartiges, mit rotem Schnabel und ein bisschen scheuem Erscheinungsbild, also dahinschwimmendes Huhn, Teichhuhn, der Vogel der Woche. Das Teichhuhn fasziniert mich vor allen Dingen, weil das nachts, gerade so im Frühjahr, aber jetzt auch im Sommer immer noch, obwohl es so unscheinbar und naja, auch so ein bisschen, naja, huhnmäßig, weiß man auch nicht, sieht so ein bisschen simpel aus, aber kann stimmlich so einiges, so dass sozusagen selbst Spezies immer mal rumrätseln, was das jetzt eigentlich gerade war, was sie da gehört haben. Also die haben es zumindest stimmlich in sich, diese Teichhühner. und erfüllen damit die Sommernacht strangen Geräuschen, sollten sie zumindest ihren Sommer am See verbringen oder an noch besser algenzugewachsenen Teichen, wo man nicht schwimmen kann, sondern nur gute Sachen trinken und rauchen und den Vögeln zuhören kann. Der Vogel der Woche, das Teichhuhn, die Teichralle, das grünfüßige Teichhuhn, ach, was weiß ich. Machen Sie es gut. Vogel der Woche.